Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Podcast. Dieses Mal im Angebot Love Lies Bleeding von Rose Glass, Long Legs von Osgood Perkins und Trap von M. Night Shyamalan. Ja, und damit kommen wir mal seit langer, langer Zeit zu einer Folge mit richtig vielen Reviews am Stück. Ich weiß, ich habe nicht so viele Folgen dieses Jahr gemacht, aber ihr kriegt dafür in dieser einen Folge allein 3 Reviews. Und ja, ich glaube, das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, war, ich glaube, in irgendeinem Jahr habe ich so ein bisschen Oscar-Roundup gemacht und habe ein paar Filme besprochen, die in irgendeiner Form bei den Oscars nominiert waren. Und ich glaube, da waren es tatsächlich dann sogar 4 Filme, die ich in eine Folge gepackt habe. Aber eigentlich mache ich das nicht normalerweise. Manchmal ja Double Reviews, das gibt es dann schon manchmal. Einfach, wenn es sich gerade anbietet. Aber hier war es tatsächlich eine sehr bewusste Entscheidung, denn ich habe diese Filme jetzt alle über tatsächlich nur eine einzige Woche verteilt im Kino gesehen. Das sind alles Kinofilme. Und irgendwie habe ich dann so nach dem zweiten Film schon gemerkt, oh, ich glaube, das passt hier alles ein bisschen zusammen, was so ein bisschen die Grundthematiken angeht, sage ich mal. Denn, das kann man ganz klar sagen, alle drei Filme, die ich jetzt bespreche, sind alle drei eher düster. Also sie haben ein zumindest grundsätzlich eher düsteres Setting. Zwei davon drehen sich um Serienkiller. Und auch im ersten, den wir jetzt gleich besprechen mit Love Lies Bleeding, auch da gibt es ganz klar, das wird ganz klar impliziert, gibt es auch hier eine ganze Reihe von Morden. Das nimmt jetzt auch nichts vorweg oder so, sondern das ist immer recht schnell offensichtlich in den Filmen, dass das hier, ja, dass es sich jetzt hier nicht gerade um, sage ich mal, die normalsten, lockersten Situationen gibt, die jeder so im Leben mal erlebt, sondern es geht immer um Mord, es geht um Intrigen, es geht um düstere Figuren der Gesellschaft. Und jeder dieser Filme macht das auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Und das Schöne ist, dass alle drei Filme auch in unterschiedlichen Dekaden spielen. Denn Love Lies Bleeding geht ganz klar in die Richtung 80er. Long Legs ist sehr, sehr klar und deutlich in den 90ern angesiedelt, obwohl das alles ja neue Filme sind. Und Trap spielt absolut in unserer Neuzeit. Klarer könnte es nicht sein. Und ja, deswegen gehen wir jetzt alle nacheinander mal durch und fangen natürlich erstmal an mit dem ersten genannten, und zwar Love Lies Bleeding. Wie immer gehe ich so ein bisschen durch, wen haben wir da überhaupt? Also warum habe ich diesen Film auch sehen wollen? Also zum einen fand ich den Trailer eigentlich ganz cool, war ein interessantes Setting. Aber auch die Regie hat mich angesprochen durch Rose Glass. Ich habe tatsächlich noch keinen Film von ihr gesehen, habe aber einen ihrer Filme schon lange auf meiner Watchlist, und zwar Saint Maud. Und von dem hatte ich gehört, dass er sehr, sehr weird ist und ein bisschen abgefuckt. Und manchmal spricht mich sowas an, ja. Und ja, dann kam jetzt ihr neuer Film raus und ich dachte mir, hey komm, dieses Mal kriegst du es hin, Saint Maud hast du verpasst. Konntest du damals nicht im Kino erwischen, lief einfach da, wo ich gewohnt habe, nicht wirklich. Und ja, dann guckst du dir jetzt auf jeden Fall mal den hier an. Und ja, auch die Leute vor der Kamera haben mich eigentlich angesprochen, denn wir haben hier zum einen Kristen Stewart, eine Schauspielerin, die ja so wie einige andere auch darunter ein Stück weit gelitten hat, sicher, dass sie mit einem bestimmten Franchise sehr bekannt wurde und dieses Franchise vielleicht nicht den besten Ruf hatte. Das kann man ein paar Jahre später ja auch an 50 Shades of Grey sehen, dass die Hauptdarsteller hier sich, glaube ich, auch sehr bewusst davon befreien wollten mit anderen Rollen und Kristen Stewart nicht weniger. Denn ja, sie wurde ja mit Twilight bekannt, eine Teenie-Romance-Reihe, die, ja, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, dass die nicht besonders gut ist oder besonders smart. Aber, und auch sie selber war in diesem Film nicht gut, muss man ganz klar sagen. Aber ich habe es schon oft betont, wenn ich über ihren Scene-Partner oder ihren Love-Interest in Twilight spreche, Robert Pattinson, der eben auch in Twilight nicht gut war, aber danach so viele sehr, sehr gute Sachen gemacht hat. Und ich glaube, er hat schon noch mal deutlich mehr aus seiner Karriere gemacht. Das, so wertend bin ich da jetzt einfach. Also, was ja Robert Pattinson hinbekommen hat, ist natürlich noch mal beeindruckender, was für einen Wandel er in seiner Karriere durchgemacht hat, indem er sehr klar auch Risiken eingegangen ist und Sachen gespielt hat, die nicht unbedingt profitabel waren. Aber auch Kristen Stewart hat das gemacht. Und sie hat ja auch vor Twilight schon eine gewisse Karriere gehabt und war eher so ein bisschen Indie-Darling, war in Indie-Filmen. Und macht das jetzt einfach auch wieder. Hier und da ist sie auch manchmal in ein bisschen Mainstream-Filmen. Aber ja, generell ja, ist sie, finde ich, auch von ihrem ganzen Spiel und ihrer Art, hat sie sich für mich immer eher geeignet für, ja eben nicht für so relatable, normale Figuren, sondern so ein bisschen weird und eigenartig. Ich hoffe übrigens im Hintergrund, dass ihr nicht allzu sehr davon gestört werdet, denn ja, natürlich, wenn man einen Podcast aufnimmt, entscheidet irgendwer in der Nachbarschaft, hey, lass mal riesige Bauarbeiten starten. Aber ja, das nur am Rande. Also wenn ihr Störgeräusche hört, dann liegt es daran. ja, wie gesagt, Kristen Stewart ist hier so die Hauptdarstellerin und sie spielt Lou. Lou arbeitet in einem Fitnessstudio, beziehungsweise führt ein Fitnessstudio. Das Ganze ist in Albuquerque angesiedelt, zumindest wurde es auch da gedreht und das Ganze hat auch vom optischen Feeling her ist es Albuquerque, glaube ich. Habe mich da aber tatsächlich nicht mehr, also die Stadt spielt an sich jetzt keine große Rolle. Aber es ist schon alles so ein bisschen so eine Gegend, wo das Ganze spielt. Es ist alles ein bisschen verloren und ein bisschen einsam und ja, es wirkt alles ein bisschen trostlos. Und Lou als Figur wirkt auch ein bisschen trostlos. Die allererste Szene, die wir mit ihr sehen, ist, ja, wie sie im Fitnessstudio versucht, ein Klo zu entpömpeln mit ihrer Hand in dieser Toilette. Und das ist auf jeden Fall kein schöner Anblick. Und ja, das scheint so ihr Alltag zu sein, in diesem Fitnessstudio abzuhängen, da auf und zuzusperren, ab und zu die Klos freizukriegen, wenn da manche Leute, ja, was auch immer, in diese Toiletten abspülen. Und ja, genau. So läuft das eigentlich für sie ab, bis sie aber dann plötzlich ein neues Mitglied in ihrem Fitnessstudio hat, und zwar Jackie. Jackie ist sehr, sehr muskulös und Jackie, ja, ist eigentlich auch nur auf der Durchreise. Jackie will als weibliche Bodybuilderin ganz groß rauskommen bei einem Event in Las Vegas und ja, sucht im Grunde eher auch einen Platz zum Schlafen ein Stück weit. Aber ja, die beiden bandeln recht schnell an und damit komme ich auch jetzt so langsam ein bisschen zu meinen Bewertungen, meinen Sachen, die mir so aufgefallen sind im Film. Denn das ist sehr, sehr früh klar, dieser Film dreht sich primär um diese Romanze von Kristen Stewarts Figur Lou und Katie O'Brien, die Jackie spielt. Katie O'Brien übrigens eine Schauspielerin, die mir gar nicht bekannt war, die ich aber in diesem Film eigentlich mit am stärksten fand. Sie spielt eben diese Bodybuilderin und sie war schon in einigen sehr, sehr mainstreamigen großen Produktionen, wie in der Staffel von The Mandalorian. Sie war in einem Marvel-Film, Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Sie ist jetzt auch gerade in dem relativ neuen rausgekommenen Twisters, also eine ja, indirekte Fortsetzung von dem 90er-Klassiker Twister, wo es ja einfach um Hurricanes geht. Und ich habe nichts davon gesehen, deswegen habe ich sie vielleicht auch nicht wahrgenommen. Also ich fand es nur interessant, als ich sie gegoogelt habe und gemerkt habe, oh, okay, die ist keine Newcomerin, die ist schon ein bisschen dabei, nur halt nicht in den Sachen, die ich kenne. Und ja, diese beiden haben auf jeden Fall ihre Romance of a Lifetime und finden sich gegenseitig sehr, sehr gut. Aber ja, Jackie muss sich ja auch irgendwie über Wasser halten. Wie gesagt, sie ist nur auf der Durchreise und deswegen heuert sie bei einer Shooting Range an, und ja, da wird einfach viel rumgeballert und sie arbeitet dort, hat selber mit Waffen eigentlich nichts am Hut, aber sie kriegt diesen Job vermittelt durch jemanden, mit dem sie ganz am Anfang des Films einen One-Night-Stand hat, und zwar mit JJ. JJ wird gespielt von Dave Franco, auch ein Schauspieler, der ja in seiner Karriere all over the place ist. Ich glaube, die meisten kennen ihn halt nur aus sehr, sehr albernen Sachen. Aber theoretisch kann der auch ein bisschen was Ernsteres. Und ich finde ihn hier eigentlich auch nicht schlecht besetzt. Aber eben, viele kennen ihn sicher aus 21 Jump Street oder den Bad Neighbors Filmen. Aber ja, genau. Und ist natürlich auch der Bruder von James Franco, der ja in den letzten Jahren nicht so positiv aufgefallen ist durch diverse, ja, sag ich mal, MeToo-bezogene Geschichten. Dave Franco scheint davon bisher frei zu sein. Und ja, deswegen findet dessen Karriere auch weiterhin statt. Und genau, er spielt JJ, spielt eben einen Typen, der auch auf dieser Shooting Ranch arbeitet und der hat am Anfang ein kurzes One-Night-Stand mit Jackie, bevor sie irgendwen sonst in der Stadt kennenlernt und danach lernt sie erst Lou kennen. Und ja, auf dieser Shooting Ranch, es sind alles so ein bisschen verzwickte Geschichten und alles ist miteinander verbunden, denn JJ ist nicht einfach nur ein Typ, der auf der Shooting Ranch arbeitet, sondern er ist auch der Schwager von Lou, also Lous Schwester Beth ist mit JJ verheiratet. Und JJ arbeitet auch nicht irgendwo auf irgendeiner Shooting Ranch, sondern er arbeitet auf der Shooting Ranch von Lous Vater, Lou Senior, hier gespielt von Ed Harris, der das absolute Highlight in diesem Film ist, allein schon optisch. Also seine Frisur, wie er aussieht und auch wie er das spielt. Ed Harris ist einfach ein All-Time-Great. Ist, glaube ich, auch so ein Schauspieler, der heute nicht mehr so ganz so wertgeschätzt wird wie manch andere Kollege aus seiner Generation. Also alle feiern, glaube ich, immer noch Tom Hanks und so. Und Ed Harris wird da, glaube ich, gar nicht so in einer Riege gesehen. Obwohl ich wirklich finde, dass er extrem stark ist und auch immer wieder sehr, sehr interessante Rollen gespielt hat. Er hat nicht immer so ein bisschen das Gleiche gespielt, sondern wenn man so guckt, er hat sich auch immer wieder getraut, so ein bisschen die Antagonisten zu spielen. Klar, es liegt auch sicher ein bisschen an seinem Optischen, dieses herbe, kantige Äußere, es bietet sich an. Aber eben, wenn ich nur allein schon zurückdrücke an Truman Show, als er, wo er den Regisseur der ganzen Show gespielt hat und dann ganz klar der Bösewicht der Geschichte war, aber trotzdem sowas super Interessantes, Charismatisches hatte. Oder A History of Violence, also auch ein starker Cronenberg-Film mit einer der besten Cronenberg-Filme meiner Meinung nach. Oder in Westworld haben ihn vielleicht viele gesehen, das war dann eine HBO-Serie, wo er eben auch so klassisch den Antagonisten gespielte. Aber ja, Ed Harris, finde ich, hat eine unfassbar starke Ausstrahlung und trägt hier auch in dem Film viele Momente, die rein vom Drehbuch her vielleicht nicht so stark geschrieben sind, aber die durch ihn trotzdem funktionieren, weil er einfach eine Präsenz hat, die man nicht unterschätzen will und wo man auch Respekt vor hat. Und ja, genau, das so ein bisschen, jetzt habe ich so um die Ecke herum auch ein bisschen die Schauspieler abgehakt. Wir haben auch noch Jenna Malone in diesem Film, eine Schauspielerin, die ja irgendwie nie so ganz in die erste Reihe vorrücken durfte, aber in großen Produktionen dabei war. Der geht sicher auch finanziell gut. Ich glaube, manche kennen sie aus den Hunger Games Filmen, da ist sie ab dem zweiten Teil dabei. Sie hatte auch eine relativ undankbare Rolle in Batman vs. Superman. Aber ja, sieht man immer mal wieder, ist eine klassische Darstellerin, die eher so ein bisschen im Hintergrund agiert, aber eigentlich auch nicht schlecht ist. Also, wir haben an sich hier eine gute Besetzung. Und das reine Setup fand ich auch einfach ganz cool. Was im Trailer auch schon rüberkam, das Ganze hat so ein bisschen so ein 80s-Feeling. Also, das Ganze ist in den 80ern, spielt das Ganze. Aber es wirkt auch rein von dem Plot her so wie Filme, die in den 80ern gemacht wurden. Also, in den 80ern gab es ja eine große Welle oder schon in den 70ern beginnt eine große Welle an B-Movies, weil einfach die Produktion auf VHS-Kassetten so viel billiger wurde. Man konnte jetzt einfach billiger Filme auch machen. Und da gab es halt eine ganze Flut an Filmen. Und ich bin jemand, der sich damit auch immer wieder beschäftigt. Ich gucke auch YouTube-Kanäle, die sich viel damit beschäftigen, mit so richtig schlechten 80er B, ja, fast schon Z-Movies. Also richtig schlechtes Zeug. Und hier passt dieser Film rein vom Setting total rein. Also dieses junge Pärchen, was sich da irgendwie liebt und das ist alles, was in ihrem Leben wirklich eine Rolle spielt. Und ja, das Ganze bleibt aber nicht einfach eine Romanze, sondern das Ganze wird sehr, sehr klar von den düsteren Elementen, die ich am Anfang angeteasert habe und ja, durchzogen. Denn ja, Jackie arbeitet auf dieser Shooting Ranch, aber auf dieser Shooting Ranch wird nicht einfach nur ein bisschen geballert, sondern Lou's Vater, mit dem sie auch eben keinen Kontakt mehr hat, vielleicht deswegen, ja, hat eindeutig noch irgendwelche kriminellen Machenschaften am Laufen. Also er schmuggelt Waffen aus dem Land. Und es wird sehr früh klar, dass, ja, wenn man ihm in die Quere kommt, dann landet man eher unter der Erde. Also er hat definitiv einige Leichen im Keller und hat auch kein Problem damit, da noch einige hinzuzufügen. Und so wird das relativ schnell eine sehr, sehr gefährliche Story, weil, ja, Jackie eigentlich auf der Durchreise ist, aber dann doch irgendwie sich in Lou verguckt und Lou wirklich gut findet. Aber Lou ist halt total gebunden an diesen Ort, wo sie lebt, denn, ja, sie ist, macht da dieses Fitnessstudio und ist definitiv nicht so wirklich glücklich in ihrem Leben. Aber sie will da auch nicht weg, wie sie selber später erklärt, wie wir später lernen, liegt es an ihrer Schwester Beth, eben von Jenna Malone gespielt, die eben mit JJ zusammen ist. Und JJ ist, also es ist ja in der ersten Szene schon klar, dass JJ seiner Frau fremd geht, weil er hat ja mit Jackie was, als diese neu in der Stadt auftaucht. Und was auch relativ schnell deutlich wird, ja, JJ schlägt seine Frau auch. Und Beth ist eben, ja, fühlt sich machtlos, sie kann nicht wirklich was dagegen tun, denn Beth selber, ihre Schwester, ist halt völlig, ja, völlig durchgeknallt mittlerweile. Also sie kann sich nicht lösen von diesem Mann. Also er schlägt sie immer wieder und sie, ja, ja, kommt nicht weg von ihm. Ich weiß nicht, hier das Stockholm-Syndrom, glaube ich, fällt da immer wieder ein, dass eben Leute von ihren Peinigern nicht wegkommen, sondern sich sogar in sie verlieben. Ich glaube, es passt hier nicht ganz vom Begriff, weil es ist ja hier keine Entführung in dem Sinne. Aber es ist sehr deutlich und ich glaube, jeder kennt solche Geschichten auch schon aus den Nachrichten, ja, dass sich manchmal Partner, die zwar misshandelt werden, die geschlagen werden, die schlecht behandelt werden, sich trotzdem nicht aus dieser Beziehung lösen können, in so eine Ohnmacht verfallen und sich das Ganze dann halt, ja, wahrscheinlich um das Trauma zu bewältigen, irgendwie schönreden. Und das ist der Fall für Beth hier, dass sie das einfach selber nicht akzeptieren kann, dass ihr Mann einfach ein Schläger ist und ein Arschloch. Und ja, Lou bleibt aber deswegen immer in der Nähe, bleibt in der Stadt, weil sie will halt irgendwie sicherstellen, dass ihre Schwester hoffentlich nicht irgendwann totgeschlagen wird von diesem Mann. Man muss es so offen und klar sagen. Dementsprechend finde ich das auch ganz cool, dass Dave Franco diese Rolle spielt, denn das ist auch eine ganz klare Antagonistenrolle. Also an JJ ist wirklich kein gutes Haar. Das ist einfach ein komplettes Arschloch. Aber ich finde es immer schön, wenn Schauspieler kein Problem damit haben, eine Figur zu spielen, die auch keine Redemption hat. So, es gibt keinen Wink, wo man sagt, ja gut, aber JJ ist auch irgendwie ein netter Mensch. Nee, es gibt auch einfach manchmal richtige Wichser im Leben und JJ ist einer von denen. Und ja, genau. Dementsprechend denkt sich aber Jackie irgendwann, unsere Bodybuilderin, so, ja, ich würde meiner Freundin, meiner Partnerin ja schon gern helfen. Ich möchte sie aus diesem Elend befreien und ja, will dann aktiv werden und ihr irgendwie zur Seite stehen gegen JJ, der aber, wie gesagt, der Schwager ist und dementsprechend auch auf der Shooting Ranch für den Vater von Lou arbeitet. Und wir wissen jetzt alle, Lous Vater ist auf jeden Fall nicht harmlos. Und der ist, glaube ich, nicht so begeistert davon, wenn da Leute einfach machen, was sie wollen, wenn das nicht mit ihm abgesegnet ist. An der Stelle noch so weit, so spoilerfrei. Aber generell muss ich sagen, für diese Folge an sich wird es hier und da Spoiler geben für die Filme. Weil, ja, also gerade wenn man die Verbindung zwischen den Filmen so ein bisschen sieht und auch dieses Genreübergreifende, dann macht es Sinn, glaube ich, da relativ offen und direkt zu reden. Aber ja, meine Bullet Points habe ich eigentlich auch zum Teil schon abgehakt. Wie gesagt, die Darsteller, es ist so ein bisschen so ein Mixed Bag, muss ich sagen. Denn ich finde eigentlich, dass Kristen Stewart an sich eine kompetente Schauspielerin ist und ich habe sie auch schon in guten Filmen gesehen. Und ich finde diese Rolle hier, dieses, ja, so ganz klassisch gesprochen, so White Trash, also so ein Mensch, der halt einfach sein Leben weggeworfen hat und irgendwie damit jetzt versucht, klarzukommen. Ich finde einfach, dass sie da richtig gut reinpasst. Sie kann das wirklich gut. Ich erinnere mich an eine ganz kleine Rolle, die sie mal hatte in Into the Wild, ein Film, den vielleicht jetzt nicht jeder feiert, aber ich mochte ihn sehr, sehr gern. Und da spielt sie einfach so ein Mädel, das in so einem Trailerpark groß wird. Ich glaube, das war sogar vor Twilight noch der Film oder kurz davor oder parallel zu dem ersten Film. Und da hat sie perfekt reingepasst. So ein bisschen dieses Melancholische, auch so ein bisschen dieses Abgeklärte in jungem Alter. Das, finde ich, hat Kristen Stewart immer sehr, sehr gut verkörpert. Und natürlich ist sie jetzt deutlich älter mittlerweile, aber ich habe sie in solchen Rollen immer sehr gut gefunden. Ich fand, da hat sie eine gute Nische auch für sich gefunden. Und deswegen müsste sie eigentlich hier gut reinpassen als eine hoffnungslose Person, die so ein Fitnessstudio vor sich hinleitet in den 80ern und irgendwie passiert auch nicht wirklich viel Positives in ihrem Leben. Aber irgendwie, finde ich, passt sie manchmal nicht ganz in diesen Film, denn dieser Film hat dann doch Momente, wo er sich stärker in sein Setting lehnt, in dieses 80er-B-Movie Gefühl, was ich sehr, sehr gut finde. Das sind die stärksten Momente im Film, wo er sich traut, voll in diese Genre reinzugehen. Und da passt aber dann Kristen Stewart nicht mehr so ganz rein, weil sie spielt das immer noch alles sehr passiv und irgendwie nüchtern und ruhig. Und da steht auch ein Kontrast dazu, steht so Katie O'Brien, also Jackie, die halt sehr energetisch ist und sehr aufbrausend und sehr aktiv. Und ja, noch so wirklich dieses Mindset hat vom Tellerwäscher zum Millionär, so man kann alles schaffen in den USA. Und ja, irgendwie, das kann ja ein interessantes Gegenspiel sein zwischen den beiden, so ein Gegenpol, der sich da bildet, aber ich finde nicht, dass er wirklich gut rüberkommt. Ich finde, der Film gibt dem Ganzen auch nicht genug Gewicht. Also für mich wird nie so wirklich klar, warum diese Romanze so stark ist und die beiden so einander füreinander sich begeistern können. Weil ich finde, da gibt der Film ihnen zu wenig echten Background. Also Kristen Stewart hat ab Szene 1 ein Auge auf Jackie und es ist schon sehr klar dieser, ja, normalerweise würde man es Male Gaze nennen, in dem Fall Female Gaze. Also sie, ja, guckt sie einfach an, wie sie trainiert, bewundert ihren Körper und wie sie aussieht und ja, es wirkt erstmal wie eine rein körperliche Anziehungskraft, was ja völlig fein ist. Aber der Film will mir später schon vermitteln, dass hier mehr ist und dass das nicht einfach nur eine Bettgeschichte ist, sondern diese beiden Figuren sich wirklich ineinander verlieben. Und das, ja, bleibt für mich sehr auf der Oberfläche, was sehr gut in dieses 80er-B-Movie-Setting passen würde, weil in diesen schlechten 80er-Film, da war oft nicht genug Background für alles. Man musste das einfach als Zuschauer akzeptieren und das war irgendwo dann der Unterhaltungswert indirekterweise für diese Filme, dass man einfach so das hinnehmen musste, dass völlig extreme Handlungen und auch Gefühle nicht wirklich begründet werden. Also sowohl, dass Brutalität plötzlich stattfindet und ohne wirklich sinnvollen Setup, aber eben auch unglaubliche Gefühle entstehen. Und das würde gut passen, aber der Film lehnt sich eben nicht konsequent genug in dieses Setting. Also vor allem, der Film ist eigentlich nicht besonders lang, also eine völlig normale Länge. Und trotzdem hat er sich für mich manchmal in der ersten Hälfte ein bisschen länger angefühlt. Also er braucht ein bisschen zu lang für mich, um in die Gänge zu kommen. Genau, und wenn er es dann tut, so die letzte halbe Stunde, da macht er dann wirklich Spaß auch tatsächlich, weil dann ist er wirklich voll in seiner Ästhetik auch angekommen. Die Ästhetik ist hier der stärkste Pluspunkt. Aber eben, es passiert halt alles ein bisschen zu spät. Generell würde ich aber empfehlen, wenn ihr Bock auf den Film habt, guckt euch nicht den Trailer an. Das ist ein klassischer Trailer leider, der für mich, wenn man den Trailer ein paar Mal gesehen hat, was ich einfach öfter gesehen habe, wenn ich öfter ins Kino gehe, dann habe ich den Trailer einfach jedes Mal gesehen. Und da hat er viele der Bilder schon vorweggenommen, die man dann im Film ja sieht und teilweise sind diese Filmbilder sehr, sehr spät im Film. Wenn man aber weiß, dass die noch kommen, hat man die so oder hatte ich die so ein bisschen im Hinterkopf. Also in dem Fall, der Trailer hat nicht direkt gespoilert, würde ich sagen, das eigentlich nicht. Aber manche Bilder sind so eindeutig und so stark, dass man sich die ganze Zeit denkt, wann kommt denn bitte die Szene? Aber ja, ist keine Kritik am Film an sich, sondern eher an der Marketingkampagne. Aber ja, was ich auf jeden Fall noch als klaren Pluspunkt nennen will, weil ich habe ihn jetzt ja auch ein bisschen kritisiert, den Film, es ist jetzt für mich auch kein Meisterwerk, das sage ich auch ganz klar. Aber es ist ein schöner Genre-Flick. Also ich finde es schön, dass man dieses Setting gewählt hat und dass man zumindest auch so in den letzten 30 Minuten, sage ich, sich wirklich in dieses Setting lehnt und sagt, hey, wir machen nochmal ein 80er-B-Movie, ja, in 2024. Was ich schön an der Sache auch finde, ist, dass die Helden in dieser Geschichte, also Lou und Jackie, dieses Pärchen, das sind keine klaren Helden. Und der Film lässt das auch bis zum Ende sehr, sehr deutlich werden, dass unsere Turteltauben hier, denen wir folgen und denen wir ja schon irgendwie wünschen, dass sie glücklich werden, dass die beiden auch ganz klar moralisch fragwürdig sind. Also immer auch immer wieder zwischendurch. Also auch wie Jackie sich verhält teilweise. Manche Sachen sind so nachvollziehbar, da kann man so Empathie zeigen und sich so sagen, ja, ich kann nachvollziehen, warum du jetzt hier etwas tust, was natürlich klar moralisch falsch ist. Aber der Film hat mir klar genug gemacht, boah, das ist eine Ohnmachtssituation und hier kann man sich wahrscheinlich nicht mehr wirklich retten, wenn man nicht ja was tut, was offiziell nicht erlaubt ist. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo man sagt, ja, also, ich meine, es geht von Anfang an los. Ich glaube, die beiden haben ihren ersten Abend zusammen und lernen sich gerade kennen. Und Kristen Stewart bietet direkt Katie O'Briens Figur, Jackie, bietet sie direkt an, hey, ich habe hier Anabolika, ich habe hier irgendwie Steroide, hast du Bock, was zu nehmen? Ich habe das hier, einfach weil die Leute das im Fitnessstudio immer irgendwo rumliegen lassen und ich sammle das dann ein. Und das ist, glaube ich, ihr erster Moment, dass ihr Kristen Stewart direkt in den Hintern eine Spritze jagt mit irgendwelchen Testo-sonst-was-Produkten. Und da ist halt von Anfang an so klar, okay, ihr seid schon ein bisschen bescheuert, oder? Ihr seid schon ein bisschen doof, was ihr so macht. Aber das ist ja irgendwie das Schöne, dass es bis zum Ende auch konsequent so bleiben darf, dass diese beiden Figuren Fehler machen und dass sie tollpatschig sind und dass sie ja definitiv nicht Herr der Lage sind und dass sie das auch bis zum Ende moralisch nicht sind und der Film auch so enden darf. Und ja, das fand ich eigentlich ganz cool. Generell netter Film, kann man sich mal angucken. Würde ich jetzt auch nicht sagen, dass man dafür extra ins Kino gehen muss, je nachdem, wie wichtig einem einfach die Atmosphäre ist bei sowas, weil das macht schon viel aus bei dem Film und Atmosphäre kann man halt in einem Kino besser ja erzeugen, weil es halt einfach eine konzentrierte Grundatmosphäre auch schon in diesen Räumlichkeiten ist, finde ich. Aber ja, sicher jetzt kein Film, der rein von den Bildern her unbedingt die riesige Leinwand braucht. Aber ja, fand ich nicht schlecht. Und ja, wir bleiben in einem düsteren Setting. Es wird jetzt ab jetzt sogar eher düsterer und zwar sprechen wir jetzt über Longlegs. Ja, wie gesagt, diese ganze Folge ist eher in einem düsteren Setting gehalten. Wir haben im ersten Film ja schon, ja, habe ich ja schon gesagt, da gibt es auch Figuren, die Leichen im Keller haben. Und jetzt geht es immer konkreter um Leichen, muss man leider echt sagen. Und zwar geht es jetzt um Longlegs. Longlegs ist ein Film von Osgood Perkins, ein Regisseur, der witzigerweise eine Sache mit Rose Glass von dem vorherigen Film teilt, mit der Regisseurin des letzten Films. Und zwar habe ich von Osgood Perkins noch keinen Film gesehen, aber habe auch einen seiner Filme schon lange auf meiner Watchlist, weil es hieß der sehr, sehr, sehr gut. Und zwar The Black Goat's Daughter, ist auch ein Horrorfilm. Und Osgood Perkins eben macht hier und da Filme, aber ist auch immer mal wieder als Schauspieler aktiv. Also immer so ganz kleine Rollen und oft ist es, glaube ich, eher ein Gimmick mittlerweile, weil er halt, glaube ich, auch als Regisseur mittlerweile eher aktiv ist. Aber ja, selbst in Nope noch, ein Film, der erst ein paar Jahre alt ist, auch da war er noch in einer kleinen Rolle zu sehen. Er war in J.J. Abrams ersten Star Trek-Film in einer kleinen Rolle. Und lauter solche Sachen. Also ja, ein Typ, der immer mal wieder auch vor der Kamera zu sehen war und sich mittlerweile aber eben Namen als Regisseur macht und vor allem als Regisseur von Horrorfilmen. Und wie gesagt, ich hatte einen seiner Filme auf meiner Watchlist, hatte gehört, er ist sehr, sehr, sehr gut. Und Longlegs hatte ich auch nichts Schlechtes gehört. Man muss sogar eher sagen, die Marketingkampagne von Longlegs war sehr, sehr offensiv, die sehr, sehr klar mitteilen wollte, oh, das ist ein unfassbar gruseliger Film, den muss man sehen. Und ja, dann dachte ich mir, gut, gebe ich dem Ganzen auch eine Chance. Und ja, was ist Longlegs denn? Also der Titel ist ja ein bisschen weird, Longlegs, was soll das? Ja, kommen wir vielleicht immer wieder rein von der Reihenfolge. Wir haben uns hinter der Kamera ein bisschen umgeguckt, jetzt gucken wir uns vor der Kamera erstmal ein bisschen um. Und zwar ist die Hauptrolle, wird in dem Fall gespielt von Micah Monroe. Und Micah Monroe mag ich wirklich gern. Ich kenne sie aus einem Film vor allem, und zwar It Follows. Und das ist ein Film, den ich sehr, sehr gerne mag. Viele, glaube ich, fanden den ein bisschen zu albern oder konnten nicht wirklich mit dem Setting viben. Ich fand das Setting großartig. Und sie war die Hauptdarstellerin. Und ich kannte sie vorher gar nicht. Also vor It Follows wusste ich gar nicht, wer sie ist. War für mich ein ganz frisches Gesicht. Viele Leute haben sie dann noch in einem anderen Film gesehen, The Guest, was auch so ein Horror-Setting hatte. Und dadurch hat Micah Monroe sehr, sehr schnell so einen Ruf bekommen, von einer der modernen Scream-Queens zu sein, wie man das oft nennt. Das sind oft so eine Bezeichnung für weibliche Darsteller, die durch Horrorfilme bekannt geworden sind und in Horrorfilmen sich oft behaupten können. Also Jamie Lee Curtis durch die Halloween-Filme ist zum Beispiel eine legendäre Scream-Queen. Micah Monroe scheint selber nicht so happy mit diesem Framing zu sein, hat auch viele andere Sachen gemacht. Also sie ist nicht rein in Horrorfilmen zu sehen. Aber ich fand sie halt in It Follows, als Hauptdarstellerin vor allem, sehr, sehr gut. Und hatte aber schon im Trailer hier gesehen, oh, das ist eine ganz andere Rolle, die sie hier spielt. Und da habe ich grundsätzlich Bock drauf. Und dann gibt es noch ein anderes Casting, das man hier vielleicht erwähnen muss. Es gibt eigentlich nur zwei wirklich wichtige Darsteller in diesem Film, die für uns relevant sind. Und das ist eben zum einen Micah Monroe als die Protagonistin des Films. Sie spielt eine FBI-Agentin, die einen Serienkiller jagt. Ja, es muss ja auch irgendwie auch den Serienkiller spielen. Und das ist auch, wie gesagt, kein Geheimnis. Also wenn ihr den Film anguckt, in den ersten 15 Sekunden, wenn die Credits laufen, steht einfach nur da, wer mitspielt. Und dann steht da sofort dick und fett in schwarzen Buchstaben auf rotem Hintergrund steht da, wer den Serienkiller spielt. Denn Longlegs ist der Name des Serienkillers oder das Pseudonym des Serienkillers. Und gespielt wird Longlegs von Nicolas Cage. Und ich glaube, an diesem Punkt gibt es einfach schon Leute, die man hier potenziell verlieren könnte. Hier gibt es vielleicht Leute, die sagen, nee, sorry, also mich raus. Also Nick Cage, das ist doch dieses Meme, das ist doch dieser Dude, der immer so schlecht ist. Das ist generell ein Problem, was ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal angesprochen habe bezüglich Nicolas Cage. Das ist für mich sehr, sehr bitter und schade. Und ich glaube auch für ihn, wie er das in Interviews manchmal durchblicken lässt, dass er für, ja, teilweise eine ganze Generation eher so ein Meme geworden ist. So, hey, der Typ, der irgendwie immer rumschreit in Filmen und nicht wirklich in guten Filmen ist. Und ich bin ein großer Nicolas Cage-Verteidiger immer gegenüber Leuten, die das so wahrnehmen. Denn er ist ein richtig guter Schauspieler. Ich finde das wirklich. Er ist vor allem ein Schauspieler, der sehr engaging ist, um mal ein englisches Wort da schon wieder einzuwerfen. Also egal, wie Nicolas Cage in dem Film ist, ich finde, man kann ihn eigentlich nie ignorieren. Und er ist immer jemand, der deine Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das tut er sicher auch mal im Negativen, wenn er in sehr schlechten Filmen ist und einfach nur overacted. Aber manchmal ist sein Overacting halt auch von Vorteil und manchmal kann er aber auch ganz ruhig und zurückgenommen spielen. Und ich glaube, jedes Mal, wenn ich Nicolas Cage in der Folge erwähne, erwähne ich auch all diese starken Filme, die er hat. Also ganz vorneweg Adaptation, ein Film, den, glaube ich, ganz wenig Leute kennen. Großartiger Film. Er spielt in dem Film Zwillinge. Er spielt zwei Personen in diesem Film und er spielt die großartig. Er spielt so richtig pathetic Loser-Figuren in diesem Film und er macht das phänomenal. Vor einigen Jahren kam auch ein sehr bizarrer, experimenteller Horrorfilm mit ihm raus, Mandy, da fand ich ihn auch sehr gut. Oder noch kürzer zurückliegend war auch Pig, wo er einfach einen, ja, im Grunde einen Menschen spielt, der komplett in der Einöde lebt, aber ein unglaublich guter Koch ist. Und ich glaube, dieses Jahr erst kam auch Dream Scenario raus, wo ich ihn selber auch als Schauspieler wirklich sehr, sehr gut fand. Und dann gibt es natürlich einige Klassiker, wie Face Off, wo er natürlich eher dieses Overacting macht, was aber unglaublich unterhaltsam ist. Viele kennen vielleicht Kick-Ass, wo er, finde ich, der stärkste Teil des ganzen Films ist. Und nach wie vor, glaube ich, mein Lieblings-Nicolas Cage-Film, wo ich ihn zumindest von der Darbietung her am besten finde, ist Lord of War. Ein Film, der sehr, vielleicht ein bisschen plakativ auch, ein Antikriegsfilm ist. Aber er spielt einen Waffenhändler in diesem Film. Und wenn ihr guten Nicolas Cage-Film gucken wollt oder euch mal angucken wollt, dass das sehr wohl ein guter Schauspieler ist, dann finde ich, ist Lord of War perfekt, weil es ja, so ein bisschen beides von ihm nutzt, so sein dramatisches Setting oder Overacting, was er manchmal machen kann, aber dann doch irgendwo einen echten Menschen spielt. Und ja, deswegen Nicolas Cage, großartiger Schauspieler, der natürlich über die Jahre hinweg, aufgrund seiner, glaube ich, seines etwas schwierigen Lebensstils, also ich glaube, er hat einen sehr verschwenderischen Lebensstil, hat da immer wieder dann auch Steuerprobleme, glaube ich, gehabt. Und dann musste er halt irgendwann sagen, gut, also ich muss meine finanzielle Situation regeln. Und deswegen mache ich jetzt einfach ganz viel Trash-Filme, damit ich irgendwie diese Rechnung bezahlen kann. Und diese Ära haben halt, glaube ich, die meisten Leute sehr präsent mitbekommen. Und deswegen wirkt Nicolas Cage heute wie ein Joke und wie ein schlechter Schauspieler, weil er halt sehr viel Scheiß auch gemacht hat, muss man ganz klar sagen. Aber immer wieder, und das macht er auch jetzt, finde ich, momentan auch wieder ein bisschen konsequenter. Also wirklich, mittlerweile fast alle zwei Jahre kommt er mit einem Film zurück, wo ich sage, ja, schau mal, das ist doch was. Also vorher war es ein bisschen seltener, da musste man fast ja alle 5, 6 Jahre warten, bis mal ein guter Nicolas Cage-Film kam. Aber eben, einige der Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, sind nicht so lange her. Mandy, Pig, Dream Scenario, das ist alles relativ frisch, würde ich sagen. In den letzten 10 Jahren waren das alles diese Filme. Und die sind, finde ich, alle drei auf ihre Art und Weise gut und vor allem auch einzigartig. Also er wählt auch immer wieder Projekte, die was Einzigartiges haben. Nicolas Cage ist hier auch Producer bei Longlegs. Keine Ahnung, wie stark er da Einfluss genommen hat, habe ich mich jetzt nicht so viel mit beschäftigt. Aber ja, jetzt haken wir das Thema mal ab. Auf jeden Fall ist Nicolas Cage unser Serienmörder, der im Film nicht so viel zu sehen ist, aber es ist, wie gesagt, der Film macht von Anfang an deutlich, hey, Nicolas Cage ist dieser Killer. Und es ist, glaube ich, ein interessanter Twist, dass der Film das von Anfang an so deutlich macht, dass ein Schauspieler einen Serienmörder spielt, den wir alle kennen. Wir wissen alle, wie Nicolas Cage aussieht, wie er wirkt auch oft in seinen Rollen. Aber gleichzeitig ist diese Präsenz des Serienkillers in diesem Film ja unfassbar ominös. Also wenn wir jetzt mal zum Plot kommen, dann ist Longlegs als Serienkiller jemand, wo wir lange Zeit gar nicht begreifen, ist der real? Ist das, oder ist das ein Mythos? Aber wir wissen ja von Anfang an, nee, es gibt jemand, der spielt ihn. Also diese Figur ist real und jemand, also es gibt einen Schauspieler, der ihn darstellt. Und wir sehen ihn ja auch hier und da ein bisschen, aber wir sehen ihn halt nie wirklich was tun, so richtig. Und deswegen ist die ganze Zeit nicht klar, was ist Longlegs und was ist Nicolas Cage in diesem Film? Aber ja, jetzt mal ganz kurz, ganz grob runtergebrochen, was ist denn der Plot von Longlegs? Ja, deswegen habe ich diese Filme auch zusammengepackt, denn ich fand es so schön, dass eben der letzte Film auch ein düsteres Setting hat und in den 80ern spielt. Und der hier spielt jetzt in den 90ern und hat ein noch düsteres Setting. Also es sind beides Filme, die sich sehr klar für eine Zeitperiode entschieden haben und die, finde ich, auch alle beide sehr, sehr gut darstellen. Es sind hier, glaube ich, so die frühen 90er. Also wir sehen im Film auch, dass Bill Clinton muss Präsident sein. Und deswegen, ja, ich würde sagen, so Mitte 90er sind wir maximal. Und ja, es geht um eine FBI-Agentin, ein FBI-Frischling wirklich. Also sie ist ganz neu dabei. Die Figur heißt Lee Harker, eben gespielt von Micah Monroe. Und ja, scheinbar hat sie so ein bisschen, das merken wir ganz am Anfang vom Film, hat sie so eine Art übernatürliche Intuition. Also sie hat ein Gespür für Serienkiller. Und deswegen kommt sie, obwohl sie sehr, sehr frisch erst beim FBI ist und noch nicht so wirklich sich die Sporen verdient hat, kommt sie direkt, wird sie direkt auf eine Ermittlung angesetzt, die sehr, sehr brisant ist. Also es geht um eine Mordserie, die sich auch schon seit Jahren hinzieht. Und es im Grunde gibt es keinen Erfolg in dieser Mordserie, aber es ist halt eine sehr brutale Mordreihe. Und ja, das FBI kommt nicht weiter und denkt sich, ja gut, dann holen wir uns direkt diesen Frischling dazu, weil sie eben bei einem ersten Fall ganz am Anfang des Films zeigt, ja, irgendwie hat sie was, ja, sie hat so den sechsten Sinn für gewisse Sachen hier. Und ja, es geht um die Mordreihe, die eben durch Longlegs scheinbar verübt wird. Das Besondere an dieser Mordserie ist aber, dass es eigentlich schwierig ist, es überhaupt als Mordserie zu definieren. Und zwar, was passiert immer wieder über die Jahre hinweg, ist, dass ein Familienvater tötet seine Ehepartnerin und auch seine Kinder oder sein Kind und tötet dann sich selbst. Und das alles passiert immer wenige Tage vor oder nach dem Geburtstag des Kindes. Und das an sich wäre noch so, hey, ja, das ist grauenhaft und das passiert, aber warum ist, was hat das mit einem Serienmörder zu tun? Es wird immer wieder am Tatort eine Geburtstagsgrußkarte gefunden und die wird immer wieder unterzeichnet von Longlegs mit vielen kryptischen Hieroglyphen, die man nicht entziffern kann. Aber das Wort Longlegs wird immer in ganz klar reingeschrieben. Das kann man eben einfach lesen. Und deswegen wird so klar, okay, also irgendwie hängen diese ganzen ja, Tötungen zusammen. Und jemand ja, reklamiert sich ein bisschen diese Tötungen für sich, dass es sein Werk ist, eben dieser Longlegs. Und deswegen geht das FBI erst überhaupt davon aus, dass es doch eine Mordserie ist, obwohl sie überhaupt nicht am Tatort feststellen können, dass es irgendeine Art von Fremdeinwirkung gab, abseits des mordenden Ehemanns oder des Vaters. Also es gibt kein Zeichen davon, dass irgendwer anders da war, der in irgendeiner Form interagiert hat mit den Leuten. Und ja, deswegen ist es natürlich eine völlig kalte Spur und man kommt nicht wirklich weiter in dieser Mordreihe. Und sie ist natürlich hochgradig ominös. Und deswegen kann man auch ganz klar das schon mal sagen, Longlegs hat vom Setting natürlich schon was leicht Übernatürliches. Also es ist hier nicht alles klinisch, faktisch runtergebrochen, sondern alles hat so ein Touch von was Höherem und was Düsterem außerhalb unserer Welt, kann man sagen. Und damit wird auch der erste Punkt schon mal sehr, sehr deutlich, den man anbringen muss, und zwar ist Longlegs sehr, sehr, sehr deutlich von anderen Filmen inspiriert. Das muss man ganz klar sagen. Und der Regisseur verheimlicht das auch nicht, das spricht er auch in Interviews sehr offen an, also dass die Inspiration sehr, sehr klar und deutlich ist. Und das an sich finde ich auch nicht schlimm. Also man nutzt hier viele Versatzstücke, zum Beispiel aus Filmen wie Zodiac oder auch Sieben, also gerade so klassische Serienkillerfilme, eben aus Zodiac diese Tatsache, dass der Killer mit Hieroglyphen mit der Polizei kommuniziert, die man nicht entziffern kann. Oder auch Sieben, da hat das ja alles so einen religiösen Anstrich und dieser Film hat ganz klar religiöse Motive in seinen Morden. Und was die allerstärkste Inspiration ist, vor allem wenn man so den Anfang meiner Erklärung gehört hat, wie ich diesen Film eingeläutet habe, den Plot, dann ist die stärkste Inspiration Schweigen der Lämmer. Also wir haben in beiden Fällen, in beiden Filmen einen FBI-Frischling, in dem Fall hier eben Micah Monroe als Lee Harker, aber in Schweigen der Lämmer ist es Jodie Foster als Clary Starling, die eben auf einen Fall angesetzt wird, für den sie eigentlich noch nicht ja, ausgebildet genug ist, was viel zu krass für sie ist. Eben in beiden Fällen geht es um Serienkiller und ja, in beiden Fällen nutzt sie so ihre Intuition und ihre unkonventionelle Art, um irgendwie diesen Fall zu lösen. In Schweigen der Lämmer sind es natürlich die prägenden und besonderen Gespräche mit dem Kannibalen Hannibal Lecter, der momentan im Knast sitzt und der ihr helfen soll, den jeweils anderen Serienkiller zu kriegen. Und ja, in Longlegs wird das eher so genutzt, dass sie selber sich sehr intensiv mit den Beweismaterialien beschäftigt und sie eben einfach so eine Art eben sechster, siebter Sinn, was auch immer hat, um irgendwie weiterzukommen, um das Ganze um die Botschaften zu entschlüsseln etc. Und ja, diese Inspiration ist teilweise positiv im Film, weil sie cool gemacht ist. Und teilweise ist sie, glaube ich, das größte Problem des Films. Aber dazu komme ich gleich. Bleiben wir erstmal noch bei dem was Positives, und zwar dem größten Pluspunkt überhaupt des Films. Ich habe es tatsächlich auch schon bei Love Lies Bleeding gelobt. Und zwar ist es die Ästhetik und die Atmosphäre. Und das war bei Love Lies Bleeding schon wirklich gut. Aber ich finde, hier ist es nochmal auf einem ganz anderen Level. Longlegs stärkster Punkt ist seine ganze Atmosphäre, sein Setting, sein Gefühl, was Osgood Perkins in diesem Film rüberbringt. Also es hat alles sowas sehr, ja, fast schon lethargisches. Also irgendwie es ist auch so eine Ohnmacht, die ja das FBI hat, weil sie ja gar nicht wissen, wie sie diese Morde verhindern sollen. Und diese Ohnmacht wird einfach unglaublich gut rübergebracht. Und gleichzeitig ist es unfassbar düster. Und auch wirklich unangenehm. Also ich würde nicht sagen, dass der Film extrem gruselig ist. Das ist ein bisschen das Problem, dass der Film auf Social Media falsch gehypt wird. Und es wird so gesagt, boah, das ist der schockierendste, gruseligste Film seit, keine Ahnung was, schon immer. Muss man unbedingt sehen. Ich finde nicht, dass der Film super gruselig im klassischen Sinne ist. Aber er ist schon sehr unangenehm. Also das Setting ist sehr drückend und man kann es auch nicht ignorieren. Und es ist allgegenwärtig. Und wir haben immer diese kleinen Versatzstücke, wo wir auch mal den Serienkiller sehen, wie er so seiner, wie er so vor sich hin lebt, blöd gesagt. Und das ist alles sehr, sehr unangenehm. Nick Cage spielt das auch wirklich gut, weil er ja was ganz Bizarres in seine Figur Longlegs legt und irgendwie teilweise mit seiner sehr hohen Stimme spricht. Und auch seine Optik ist natürlich sehr speziell, das will ich nicht vorwegnehmen, das sieht man dann im Film, wie er aussieht. Und dann aber immer wieder kontrastiert mit Micah Monroes Figur, mit Lee Harker, die auch, ja, so ein bisschen apathisch wirkt. Also sie ist sehr zurückgenommen, sie nimmt nicht so wirklich teil am Leben ihrer Mitmenschen, also auch wenn ihre Mitmenschen die Hand ausstrecken und mit ihr zu tun haben wollen, sie ist sehr zurückgenommen, eben sehr apathisch, sehr, sehr nüchtern, trinkt auch keinen Tropfen Alkohol, wie sie in einer Szene mal sagt, und auch, wir merken, sie ist völlig fixiert, also sie ist wirklich, sie lebt wirklich für diesen Job scheinbar. Das ist alles, was ihre Existenz ausmacht. Und hat scheinbar auch keine wirklich enge Beziehung zu ihrer Mutter mehr. Kriegen wir auch so am Rande mit. Und Und diese Atmosphäre wird von diesen Schauspielern sehr, sehr stark getragen. Aber auch die Inszenierung selbst des Films ist wirklich sehr, sehr gut. Und das ist der stärkste Pluspunkt. Und das ist, glaube ich, das, was Longlegs am ehesten einzigartig macht. Obwohl es so viele klare Inspirationen von anderen Sachen hat. Aber dieses Setting, was er aufmacht, das hat zwar auch Versatzstücke so aus den anderen Filmen, also auch in 7 gibt es ja so diese Hoffnungslosigkeit und auch diese Machtlosigkeit, die der Polizei obliegt und die sehr deutlich ist. Aber hier schafft man das auch auf eine andere Art und Weise, das zu machen. Und ist auch ein schöner Film insofern. Also die Art, wie das Ganze inszeniert ist, ist sehr, sehr statisch und sehr, die Farben sind immer sehr ins Orange getaucht. Also wir haben. Man hat irgendwie selten das Gefühl, dass die Sonne wirklich scheint. Also es ist immer alles so ein bisschen neblig und wolkenverhangen. Und das ist ein starkes, schönes Setting und ist auch sehr, sehr gut umgesetzt. Und das, finde ich, ist der stärkste Punkt des Films überhaupt. Durch diese statische Inszenierung geht aber interessanterweise ein bisschen der Horrorfaktor verloren. Und ich würde nicht sagen, dass das automatisch so ist. Also ich bin ja ein großer Fan von Shaky Cam. Deswegen würde ich nicht sagen, dass, wenn was Gruseliges ist, dass man da irgendwie, dass sich das sehr in the moment anfühlen muss und oh mein Gott, und da muss die Kamera dann irgendwie handheld sein oder sowas. Nein, muss gar nicht sein. Also ein Film, der, finde ich, sehr, sehr eine gruselige Grundstimmung hat, ist The Shining. Und der Film ist sehr, sehr statisch und sehr, sehr ruhige Kamerafahrten. Also das ist nicht das grundsätzliche Problem. Aber in der Art, wie es hier in Longlegs gemacht wird, funktioniert es nicht ganz für mich. Denn haben hier auch einige schockierende und Schockmomente, die aber so distanziert in Szene gesetzt werden. Also die Kamera ist oft weit weg vom Geschehen, sie ist komplett statisch und es sind sehr lange Einstellungen, also sehr lange Takes, und dadurch geht manchmal ein bisschen dieses Unfassbare und dieser Schockfaktor manchmal ein Stück weit vielleicht für mich verloren. Das muss nicht so sein, aber in dem Fall passiert das irgendwie ein bisschen für mich so, dass wir manchmal was ganz Grauenhaftes sehen, aber durch die Art und Weise, wie der Film es inszeniert, hat es so ein bisschen was Artifizielles und was nicht ganz so Reales irgendwie. Ich kann es leider schwer greifen, weil es kann auch funktionieren, aber es hat hier nicht diesen gewünschten unangenehmen Faktor für mich, obwohl es so ruhig und statisch ist. Weil das kann oft, also gerade solche Momente, wenn man die sehr statisch einfängt, so verschockierende Momente, das kann sehr unangenehm für den Zuschauer sein. Hier funktioniert es für mich nicht ganz so gut. Also wie gesagt, am stärksten sind eigentlich die Momente, wo der Film ruhig ist und gar nicht versucht, schockierend zu sein. Das sind die Momente, wo ich sage, okay, hier fühlt man einfach die ganze Zeit so eine unangenehme Präsenz. Das ist eigentlich das Allerstärkste an dem Film. Aber ja, jetzt komme ich mal zum größten Kritikpunkt und den habe ich am Anfang schon angeteasert. Und zwar sind es ein bisschen die Inspirationen. Der Film sucht sich halt sehr klar aus, hey, wir wollen hier die bekanntesten Vorlagen auch als Referenz nehmen. Und ich habe Schweigen der Lämmer schon angesprochen und das ist gleichzeitig auch das größte Problem des Films. Denn die Inspiration ist so deutlich und so stark, der Vergleich zu diesen Filmen drängt sich so sehr auf im Film, dass ja, man den Vergleich nicht ziehen kann, finde ich. Und wenn man diese anderen Filme gesehen hat und die noch präsent im Kopf hat, dann vergleicht man irgendwo ein Stück weit Longlegs mit diesen, weil er sich eben sehr klar, ja, die Hommage sehr deutlich ist. Und dadurch, ja, schießt sich der Film ein bisschen ins Knie, denn er kann in dem direkten Vergleich, finde ich, nicht mit diesem Film mithalten. Also sowohl Sieben als auch Schweigen der Lämmer sind halt nicht ohne Grund absolute Klassiker und Kultfilme in diesem Genre der Thriller- und Serienkiller-Movies, weil sie innerhalb dieses Genres weit darüber hinausgewachsen sind. Also ich meine, Schweigen der Lämmer ist einer der legendären, seltenen Horrorfilme. Ich glaube, der eine Horrorfilm überhaupt, der den Oscar für den besten Film je gewonnen hat. Und das sagt schon was aus, wenn die Academy eigentlich mal sehr anti-Horror ist. Aber Schweigen der Lämmer hat es geschafft, weil der Film so über allem anderen steht und so gut ist, in dem, was er und wie er seine Geschichte vor allem erzählt. Und das hier ist einfach vom Grundsetting sehr, sehr, sehr deutlich Schweigen der Lämmer ein Stück weit. Und ja, dadurch tut der Film sich manchmal keinen Gefallen, weil man einfach nicht umherkommen kann, zwischendurch zu vergleichen und zu denken, ah, das hat sich in Schweigen der Lämmer einfach besser angefühlt oder intensiver oder was auch immer. Und das ist ein bisschen schade. Also da hätte der Film vielleicht ein bisschen weiter in eine andere Richtung gehen müssen. Vielleicht auch vom Setting. Das Problem ist vielleicht auch, hätte der Film nicht auch noch dieses 90er-Jahre-Setting. Ich glaube, Schweigen der Lämmer ist 80er, glaube ich. Also ist, oder Ende 80er, glaube ich. Also ist nicht ganz dieselbe Ära, aber optisch wirkt es schon sehr verwandt miteinander. Also optisch haben wir ja schon eine, ja, wirkt es so, als wenn die Filme nur so 5 Jahre auseinander wären, rein von der Inszenierung her. Und das ist vielleicht auch nicht von Vorteil. Also das war vielleicht der Vorteil von sowas wie Sieben, dass es sehr klar in seiner Zeit gespielt hat. Und Zodiac ja deutlich früher noch. Und ja, Longlegs lehnt sich ein bisschen zu stark an Schweigen der Lämmer an und fällt dabei manchmal um. Aber ganz grundsätzlich trotzdem ein interessanter Film und ich mag auch grundsätzlich, finde ich das sehr, sehr gut, dass solche Filme trotzdem existieren. Weil dieser Film an manchen Stellen doch sehr eigenwillig ist und teilweise gar nicht wirklich Mainstream inszeniert ist. Und das ist immer toll, finde ich, wenn Horror das sich weiterhin traut. Das ist immer das Tolle am Horrorgenre. Es ist ein relativ günstiges Genre in der Umsetzung und deswegen wird auch im Horror immer mehr ausprobiert als in anderen Genres, weil man es einfach relativ verlustfrei umsetzen kann. Und das finde ich immer wieder schön. Deswegen fasziniert mich dieses Genre auch immer mehr. Und ja, mit Longlegs, ihr macht hier nichts falsch, wenn ihr hier reingeht, finde ich. Es ist ein interessanter Film, aber man darf halt nicht ganz dem Media-Hype glauben, also was Social-Media-mäßig da abgezogen wird, dass dieser Film völlig überhyped wird als unfassbar gruselig und krass. Ja, dem kann Longlegs einfach nicht ganz gerecht werden. Also, welcher Film könnte es? So, jetzt nach einer kleinen Pause. Ich muss jetzt dringend mal was trinken. Ich glaube, das hat man die letzten paar Minuten schon gehört, dass meine Stimme langsam trocken wurde. Ich nehme das ja immer alles am Stück auf. Ich mache da ja selber keine Pause wirklich, außer eben mal um einen Schluck zu trinken. Ja, jetzt kommen wir endlich zum dritten Film. Und wieder geht es um einen Serienkiller. Und ja, in dem Fall ist es mal ein bekannter Regisseur. Es ist nicht ein Regisseur, von dem ich noch keinen Film gesehen habe, sondern immer wollte. Denn es ist ein Film von M. Night Shyamalan. Die Rede ist von dem Film Trap. Das ist sein neuester Film. Und M. Night Shyamalan müssen wir, glaube ich, als allererstes ansprechen. Das ist natürlich der Elefant im Raum. Denn dieser Mann hat eine sehr interessante Karriere bisher schon hinter sich und einen sehr, sehr wechselhaften Ruf. Also eigentlich nicht so wechselhaft. Ich glaube, die meisten finden ihn heute schlecht und sagen, okay, M. Night Shyamalan, nee, das ist nichts. Also wenn M. Night Shyamalan draufsteht, dann weiß ich, dass da drin relativ crap ist. Und es gibt Sachen, es gibt Stellen, wo das einfach so ist. Also wo ich fast schon finde, dass M. Night Shyamalan seine größten Schwachpunkte, ja, fast zu einem Markenzeichen gemacht hat. Und fast zu so einem Wiedererkennungssymbol. Und deswegen hatte ich auch Bock auf Trap. Denn ich dachte mir von Anfang an, bevor ich reingegangen bin, ich glaube, das wird eher ein bisschen trashig. Aber ich glaube, der Film will ein bisschen trashig sein. Das war meine Annahme vorab. Und jetzt reden wir mal darüber, ob das wirklich so funktioniert hat. Also M. Night Shyamalan hat seine Karriere begonnen als ja, jemand, der unter anderem von manchen US-Magazinen als der nächste Spielberg bezeichnet wurde. Es gibt so ein legendäres Cover, ich glaube von Newsweek. Ja, als sein erster Film The Sixth Sense rauskam, dieser Film hat für alle Leute funktioniert, dieser Film war toll, Leute haben es gefeiert. Großartig, ein Film mit einem größeren, markanten Twist. Und dann kam sein zweiter Film raus und der hatte auch wieder einen Twist. Und dann wurde relativ schnell klar, okay, M. Night Shyamalan ist ein Typ, der, der das mag, dass in den letzten 10 Minuten seines Films etwas passiert, was alles neu kontextualisiert und wo der ganze Film sich nochmal komplett ändert. Und das kann ja gut sein und funktionieren, aber es setzt halt einen hohen Maßstab. Denn wirklich gute Twists in der Filmgeschichte, wo man wirklich sagt, boah, das habe ich nicht kommen sehen und es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Und es macht aber auch Sinn, es wirkt nicht schlecht oder unnötig reingequetscht. Da gibt es gar nicht so viele von, wie man denkt, an guten Twists. Und M. Night Shyamalan dachte, das wird jetzt mein Markenzeichen und ich mache das einfach in jedem einzelnen Film. Und spätestens mit seinem dritten Film, The Village, der auch einen Twist hat, da wurden Leute dann angepisst und gesagt, nee, was soll das jetzt, schon wieder ein Twist und der ist irgendwie doof, der fühlt sich dumm an, der Twist. Und dann fiel er in Ungnade, dann war er plötzlich eher ein Trash-Regisseur und hat dann auch einige Filme gemacht, die wirklich sehr, sehr bescheuert waren. Teilweise schon Leute lieben die Filme, weil sie so scheiße sind. Nach The Village, ich weiß nicht, welcher Film jetzt wann genau war, aber The Happening, glaube ich, war sein absoluter Low-Point, wo alle gesagt haben, boah, was ist das für ein Rotz? Aber er hatte immer noch, ja, diese Hollywood-Mann, er hatte immer noch größere Produktionen, er hatte bekanntere Schauspieler. Und dann, glaube ich, mit The Happening war das dann endgültig vorbei. Und dann hieß es so, jetzt ist mal Schluss. Jetzt kriegst du einfach kein Geld mehr für deine Filme, weil das ist alles irgendwie Trash und bescheuert. Und ja, er war halt auch relativ stur in seinem, ich mach das einfach trotzdem weiter so, in seinen Running Gags, dass er eben einen bescheuerten Twist am Ende hat und auch, dass seine Figuren immer, ja, unnachvollziehbarer wurden, die Plots wurden immer absurder, grundsätzlich, auch vor dem Twist schon, waren die Settings immer schon sehr bescheuert und irre und die Leute haben, das Schauspiel war auch oft sehr albern und künstlich, aber nicht in einem guten Sinne. Und dann hat er sich irgendwann zurückbesonnen und hat wieder mit kleineren Brötchen angefangen zu backen und kam jetzt so ein bisschen zurück die letzten 10 Jahre, würde ich sagen. Also ein Film, den ich dann sehr gut fand wieder von ihm, war Split. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Split, glaube ich, ist ein guter Referenzpunkt hier für Trapped. Denn Split hat auch diese Brücke geschlagen aus düsteres Setting, was verstörend sein kann und sehr, sehr ernst ist. Und dann aber hat doch so was Pulpiges reingehauen. Also ein bisschen was Albernes und was Überdrehtes. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Kombo, das hinzukriegen, dass ein Film plötzlich so ein bisschen am Rad dreht und ein bisschen irre wird. Und dass es trotzdem noch für den Zuschauer funktioniert, wenn vorher alles relativ nüchtern und ernst war. Und ich finde, bei Split hat er diesen perfekten Middle Ground gefunden und hat das hinbekommen, dass es zwar absurd war und dadurch auch witzig, aber es wirkte nicht unabsichtlich so. Es wirkte so, als hätte er es so gewollt. Und dadurch hat es irgendwie organisch funktioniert und da war dieser Übergang von ernstem, düsterem Setting zu jetzt wird es völlig abgedreht, der hat irgendwie für mich gut funktioniert in dem Fall. Aber den hat er ja viele Male vorher nicht hinbekommen. Und ja, deswegen habe ich auch in den letzten Jahren die meisten seiner Filme auch nicht mehr geguckt. Also viele seiner Sachen, die rauskamen, es hat mich alles nicht interessiert. Vor allem After Earth sah dann wieder aus wie Back to the Roots. Ich mache wieder einen großen Blockbuster, der aber sich viel zu ernst nimmt und irgendeinen Twist sicher hat. Und Will Smith hatte ich sowieso nie Bock drauf. Und ja, deswegen. Also er hat immer wieder zwischendurch so ein bisschen Fehlschritte gemacht, Fehltritte. Und ja, aber jetzt dieser neue Film Trap hat einfach direkt vom Setting her mich angesprochen. Ich dachte mir schon vom Setting, oder es erinnert mich ein bisschen an Split vom Feeling her. Und ich glaube, der Film ist aber auch irgendwo witzig. Also auch im Trailer war das schon so inszeniert, dass man, finde ich, erahnen konnte, ja, das Setting ist eh schon ein bisschen absurd, aber interessant. Will ich wissen, wie es da weitergeht. Und gleichzeitig so ein bisschen tongue-in-cheek, so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, ja, ist schon auch ein bisschen witzig, auch das Ganze, oder sich vorzustellen. Ja, was ist denn dieses Setting? Nachdem ich jetzt viel um diesen Regisseur herum geredet habe, wie gesagt, das Setting schieben wir noch ein bisschen von hinten an. Wir gucken erst wieder nach, hinter der Kamera, vor der Kamera, wer spielt denn mit, wer ist hier am Start. Und zwar ist es Josh Hartnett in einer Hauptrolle. Josh Hartnett hatte in den 2000ern eine recht klare Karriere und war auch so ein bisschen so ein Teenie-Heartthrob und hey, der hotte Dude. Und dann gab es eine Zeit lang nicht mehr so viel von ihm. Dann wurde es ruhig um ihn. Und jetzt hat er sich ja eigentlich in den letzten Jahren ein bisschen wieder zurückgemeldet. War unter anderem auch in Christopher Nolans Oppenheimer in einer kleineren Rolle zu sehen. Und ich fand Josh Hartnett immer gut als Schauspieler. Und fand immer interessant, dass er sehr unterschiedliche Sachen gemacht hat. Trotz der Möglichkeit einfach zu sagen, ich mache so, ja, ich bin einfach der gut aussehende Typ in irgendwelchen Teenie-Filmen oder sowas. Hat er trotzdem immer wieder gesagt, nee, ich spiele auch mal hier und da was anderes. Also mir fällt da wieder ein, auch Sin City, wo er eine kleine Rolle hat, wo er ja auch eine düstere Figur spielt, eine unnahbare Figur. Und da hat, finde ich, M. Night Shyamalan den größten Pluspunkt für seinen Film gemacht, in dem Casting von Josh Hartnett. Denn es ist ein nett aussehender Typ, der einfach irgendwie, ja, sowas klassisch amerikanisches Boyband-mäßiges hat optisch. aber er hat so eine düstere Seite an sich. Und deswegen passt das Casting von Josh Hartnett hier sehr, sehr gut. Und das sind auch meine Lieblingsrollen mit Josh Hartnett bisher gewesen. Also Lucky Number 11 werden vielleicht manche kennen, ist so ein kleiner Indie-Geheimtipp von vielen Leuten. Dadurch ist er aber auch ein bisschen overhyped. Aber auch da hat seine Figur was Tragisches und was Düsteres. Und vor allem damals eine moderne Inszenierung von Othello, wo er ja den Antagonisten im Grunde spielt, der ganzen Geschichte. Und da, finde ich, hat er für mich ganz klar deutlich gezeigt, er kann dieses, ja, er kann was Düsteres spielen, was ein schöner Kontrast ist zu seinem Optischen, weil er halt so nett und sympathisch aussieht. Aber ja, also er hat einfach schon lange vorher in seiner Karriere bewiesen, er könnte ganz guten Serienkiller spielen. Ja, und deswegen finde ich Josh Hartnett, perfektes Casting hier, sehr, sehr gut. Ansonsten haben wir auch nicht so viele große Rollen, die hier wichtig sind. Wichtig ist vielleicht noch Ariel Donahue. Ariel Donahue spielt Josh Hartnetts Tochter in diesem Film. Ich kenne die Schauspielerin gar nicht. In dem Film heißt sie Riley. Und ja, ich komme gleich dazu, was wirklich der Plot ist von diesen beiden Figuren. Aber ich kenne die Schauspielerin nicht. Und gemessen daran, was für eine Rolle sie in diesem Film spielt, hätte sie sehr, sehr nervig sein können. Und ich finde, sie kriegt es sehr, sehr gut hin, es nicht zu sein. Also sie ist trotz ihrer relativ eindimensionalen Figur, die sie da darstellen muss, kriegt es die Schauspielerin hin, dass es einem nicht auf den Sack geht und dass sie eigentlich trotzdem noch irgendwie, dass man sich nie, es nervt nie, wenn sie zu sehen ist, obwohl ihre Figur danach schreit, nervig zu sein. Und dann haben wir als dritten Cast in diesem Film Saleka Shyamalan, und wenn ich den Nachnamen sage, dann liegt es wohl auf der Hand, Shyamalan, das ist doch der Name des Regisseurs. Ja, seine Tochter, eine seiner Töchter, spielt in diesem Film mit und spielt einen Popstar, und zwar heißt der Popstar Lady Raven. Und ja, wie das Ganze jetzt zusammenhängt, wieso wir hier einmal gesagt haben, wir reden hier von einem Film über einen Serienkiller und gleichzeitig kommt auch ein Popstar in dem Film vor. Was ist das denn hier? Ja, gucken wir mal, was der eigentliche Plot von Trap ist. Und zwar geht es in Trap um einen Serienkiller, der halt natürlich neben seinem Hobby als Serienkiller, sag ich mal, auch ein ganz normales Leben leben muss. Und zwar gespielt von Josh Hartnett als Cooper, so heißt seine Figur. Und eines Tages geht er mit seiner Tochter Riley auf ein Popkonzert von Lady Raven. Lady Raven, eben gespielt hier von Shyamalans Tochter. Lady Raven hat am ehesten, finde ich, in dem Film so ein Vibe von Ariana Grande, so ein bisschen dieses Poppige, aber Unschuldige etc., so diese Mischung. Und das ganze Konzert und die Songs fühlen sich sehr so an. Einfach leichter Pop, primär für Teenager-Girls und ja. Genau, das ist das Grundsetting. Er geht da mit seiner Tochter hin in dieses Konzert, große Konzerthalle, großes Stadion. Und ja, relativ schnell merkt er, irgendwas ist hier komisch. Die Polizeipräsenz ist schon sehr, sehr groß hier. Ja, hier ist ein Popstar und natürlich muss man den schützen und aufpassen, dass hier keine Massenpanik ausbricht bei solchen Events. Aber hier sind schon richtig krasse Polizisten am Start, richtige SWAT-Teams mit dicken, fetten, gepanzerten Einsatzwagen. Und mit Maschinenpistolen und extrem viele. Und immer wieder fällt ihm auch während des Konzerts auf, ja, hier und da werden auch Leute aus dem Publikum rausgezogen von der Polizei und so. Und ja, dann kriegt er über Umwege mit durch einen Mitarbeiter im Stadion, der auch schon auf völlig absurde Art und Weise ihm diese Info rausgibt, kriegt er mit, oh ja, die Polizei ist heute hier, denn die Polizei hat einen Tipp bekommen, dass hier heute sich der Serienkiller The Butcher, dass er sich hier heute aufhält auf diesem Konzert. Und dann hat sich die Polizei gedacht, hey, bestes Setting, riesiges Stadion mit tausenden von unschuldigen Menschen, lass mal hier versuchen, diesen Serienkiller zu fangen. Ja, weil, wahrscheinlich, weil es ihr einziger Tipp überhaupt war, ihn zu kriegen. Und ja, dann merkt Cooper, oh scheiße, ja, die wollen mich kriegen, wie komme ich jetzt hier raus? Ich habe meine Tochter dabei, also ich kann nicht einfach, ich bin nicht unabhängig, ich kann nicht einfach nur für mich selber den besten Fluchtweg finden, denn ich muss ja irgendwie meiner Tochter glaubhaft verkaufen, wieso ich hier abgehauen bin oder warum sie zusammen abhauen mussten. Also seine ganze Scheinidentität als Familienvater hängt ja hier mit am Seidenfaden. Und dieses Grundsetting fand ich super spannend und interessant. Und ich dachte, okay, das ist natürlich Hollywood und das ist natürlich übertrieben, das in so einem Konzertsetting zu machen, aber es ist doch automatisch so ein bisschen interessant. Und das, finde ich, ist der stärkste Punkt natürlich, dass Shyamalan hier ein interessantes Setup wieder hat und sich ein interessantes Setup überlegt hat. Und dann ist die große Frage immer bei Shyamalan, kann er denn die Landung hinkriegen? Denn meistens verliert er sich in absurden Twists, oder seine Figuren sind sehr unnachvollziehbar oder es passieren Dinge, die einfach keinen Sinn ergeben, einfach nur um irgendwie zu einem Ende zu kommen. Also meistens ist er nicht gut darin, diese interessanten Setups auch zu Ende zu bringen. Und ja, ich sag mal so, bei Trap war mir halt schon im Trailer und auch sehr, sehr früh im Film klar, dieser Film hat ein originelles und spannendes Setting, aber dieser Film ist auch sehr, sehr klar und deutlich ironisch und es ist auch bewusst ein bisschen B-Movie, was die Handlungsentwicklung angeht. Und jetzt ist die große Frage, ob man das selber auch so erkennt für sich und auch so annehmen kann oder nicht. Und ich glaube, da scheiden sich dann die Geister zu Trap, denn ich habe das sehr, sehr früh für mich annehmen können und habe mehrmals im Kino laut gelacht, weil der Film völlig absurd ist und völlig albern an manchen Stellen und manche Sachen überhaupt keinen Sinn ergeben mehr und man wirklich beide Augen zudrücken muss, um zu glauben, dass jetzt diese Wendung noch irgendwie Sinn ergibt. Aber wenn man sich darauf einstellt und zulässt, dass das einfach ein bisschen ein alberner Film ist und tatsächlich eine Dark Comedy, denn es geht um einen Serienkiller, weil der Film ist ganz, meiner Meinung nach, ganz, ganz klar an manchen Stellen witzig und absurd. Wenn man sich darauf einlassen kann, hat man, glaube ich, mit Trap richtig Spaß. Das ist deswegen kein wirklich guter Film im traditionellen Sinne, aber ich finde, dass M. Night Shyamalan hier nicht unbewusst oder unabsichtlich lustig ist, sondern er macht hier ganz bewusst, meiner Meinung nach, baut er hier Szenen auf und auch Charaktere und auch die Dialoge sind wieder schrecklich an manchen Stellen, extrem hölzern und alienhaft. Und trotzdem funktionieren für mich viele dieser Stellen, weil sie halt ein bisschen mit einem Augenzwinkern für mich haben. Also es wirkt einfach ein bisschen absichtlich, dass es so absurd ist. Und das funktioniert in den meisten Teilen. Der Film, das kann ich auch ganz klar sagen, hat keinen absurden Twist am Ende, zumindest meiner Meinung nach. Also das, finde ich, ist ein großer Pluspunkt. Der Film bleibt seinem Setting einfach treu. Wir haben hier diesen Serienkiller, der versucht irgendwie abzuhauen, hat aber seine Tochter dabei, weiß nicht, wie er das der verkaufen soll, dass er abhauen muss. Und ja, das Setting bleibt, zieht sich bis zum Ende klar durch. Also es wird hier nicht irgendwie am Ende gesagt, nee, eigentlich ist er doch nicht der Serienkiller und das ist alles ein Missverständnis oder nur Bullshit. Nein, also es ist von Anfang an klar. Und das bleibt auch so. Der Film nimmt dann trotzdem sehr, sehr viele weirde Wendungen. Und diese Wendungen sind manchmal wirklich völlig absurd, völlig hanebüchen und also wirklich lächerlich. Aber auf mich haben sie irgendwann wie Absicht gewirkt. Auf mich wirkt es irgendwann wie eine Comedy. Und deswegen habe ich, wie gesagt, viel Spaß gehabt. Ich kann einige dieser Sachen nennen. Dementsprechend gibt es ja auch ein bisschen Spoiler für diesen Film. Also wie gesagt, nicht komplett. Ich will nicht die ganze Story spoilern, aber ein klassisches Beispiel dafür vielleicht, wo der Film eine absurde Wendung nimmt, wo man sagt, ja, das wäre niemals so im echten Leben. Zum Beispiel ist der Popstar, diese Lady Raven, ist komplett in die Ermittlungen eingeweiht. Also die Profilerin, die auch ein absolutes Klischee ist, eine Britin, eine ältere Britin, die auch immer per Funk dann durchgibt, ja, was die Einsatzkräfte jetzt alles aktuell über den Serienkiller wissen müssen, was sie angeblich rausgefunden hat. Und auch sie ist ein wandelndes Klischee, diese ganze Figur, die sie spielt. Und trotzdem gibt es immer wieder Briefings auch für den Popstar. Also der Popstar wird im Film auch unterrichtet, ja, wie es jetzt weitergeht und das ist halt im echten Leben völlig unvorstellbar. Also selbst wenn man den Popstar oder sein Management einweihen würde und würde sagen, ja, wir müssen hier diesen Serienkiller fangen und deswegen müsst ihr natürlich Bescheid wissen, warum hier so viel Polizei ist, okay, aber wir geben euch doch keine Ermittlungsinterna raus, also weil wer weiß, mit wem ihr redet oder ob ihr irgendeinen Bullshit irgendwo verratet und dann geht alles schief. Also nichts von alledem macht irgendwo Sinn. Es gibt auch in dem Film wirklich mehrere Momente, wo, also wirklich, ich glaube mindestens 3 oder 4, wo Cooper, unser Serienkiller, irgendwas hinbekommt oder aus einer Situation noch entkommt, obwohl es völlig an den Haaren herbeigezogen ist und keinen Sinn ergibt, räumlich oder rein von der Logik des Plots her. Also man muss damit einfach cool sein, dass dieser Film nicht wirklich sich ernst nimmt und an manchen Stellen wirklich lächerliche Wendungen nimmt und das auch wirklich bis zum Ende durchzieht. Also bis zur letzten Sekunde des Films gibt es Momente, die völlig absurd sind und die keinen Realismus haben, aber ich finde es extrem unterhaltsam dadurch. Also man muss das angucken als bewusster Trash-B-Movie, der aber trotzdem kompetent inszeniert ist. Also ich finde Josh Hartnett in der Rolle auch wirklich gut, also er macht das gut. Ich finde, Josh Hartnett hat auch sehr, sehr klar verstanden, was er hier spielen muss. Also er spielt diese düsteren Momente und an der anderen Stelle spielt er was völlig Überhöhtes. Also ich glaube, er wusste genau, in was für einem Film er steckt. Und wie gesagt, auch seine Tochter spielt das gut und ist so ein bisschen das, was das alles auch wieder ein bisschen grounded, weil sie das eigentlich immer ehrlich und ernst spielt und nicht albern und das dem Ganzen dann doch immer so ein bisschen Gewicht noch gibt. Ein klarer Minuspunkt, den man aber auch aufzählen muss. Ich habe gesagt, das ist ein B-Movie und zu einem B-Movie gehören ja eigentlich auch ein bisschen so B-Movie-Schauspiel-Performances. Ja, ich hätte den Film besser gefunden, wenn die Schauspiel-Performances alle wirklich gut gewesen wären und nur das Setting sehr albern. Aber wir haben hier auch eine wirklich schlechte Performance, muss man sagen. Und es ist tatsächlich Saleka Shyamalan, die Tochter von dem Regisseur. Also bei aller Liebe, eigentlich muss man ihr ein bisschen Lob aussprechen, weil sie hat alle Songs, die in diesem Film geschrieben, gesungen werden von ihr, hat sie alle selber performt und geschrieben. Und das ist ja irgendwo auch, hey, Respekt dafür. Ich denke, sie will tatsächlich einfach Musikerin werden. Also sie ist scheinbar tatsächlich im echten Leben Sängerin und möchte da vielleicht auch groß rauskommen mit. Aber als Schauspielerin Katastrophe. Also wirklich, generell sind in diesen Filmen von M. Night Shyamalan ja immer die Dialoge ein bisschen weird, ein bisschen, es fühlt sich oft so an, als wenn ein Alien Dialoge für Menschen schreiben würde, aber hat halt Alien, hat aber die Menschen halt noch nicht wirklich studiert. Und so wirken die Unterhaltungen von den Figuren oft. Aber jemand wie Josh Hartnett kann einem das dann trotzdem verkaufen, weil er halt ein guter Schauspieler ist und weil er das alles mit so einem Augenzwinkern spielt. Aber Saleha Shyamalan als Lady Raven spielt das Ganze komplett straight. Also sie ist halt, oh, der arme Popstar, der da irgendwie in diese Ermittlungen involviert ist und ja dann auch irgendwann aktiv werden muss und ja, sich wehren muss. Und es gibt wirklich Situationen, wo sie ganz klar konfrontiert wird mit gewissen Informationen. Wie gesagt, an der Stelle kleiner Spoiler. Also irgendwann kriegt sie wirklich raus, wer der Serienkiller ist, weil Josh Hartnett vor ihr steht und ihr das einfach sagt. Ist nicht mal das Ende des Films, nicht mal ansatzweise. Also ist, glaube ich, in der Mitte des Films. Und ja, also wenn ein Mensch damit konfrontiert wird, hey, übrigens, ich bin Serienkiller und wenn du nicht tust, was ich sage, dann werden unschuldige Menschen sterben. Es ist unfassbar, wie schlecht sie die Reaktion darauf spielt. Ich meine, es ist schwierig, sich vorzustellen, wie man darauf reagiert, aber das, was sie tut, einfach nur wie Bambi in der Gegend rumgucken und einfach keinerlei Mimik zu zeigen, es ist einfach, und es gibt mehrere solche Stellen, also sie ist wirklich als Schauspielerin wirklich eine Katastrophe in dem Film, aber es war dann irgendwann auch lustig, weil irgendwann war es so absurd, wie schlecht sie ist, gemessen an dem Setting und an der Situation und wie sehr das auch raussticht, also wo man sich auch fragt, hat sich M. Night Shyamalan nicht getraut, seiner Tochter Anweisungen zu geben oder war es einfach wirklich so, dass sie so, ja, dass sie einfach so wenig Schauspielerfahrung hat, dass sie es einfach nicht besser konnte, dass man nicht mehr hinbekommen hat. Aber ich glaube, es muss für Josh Hartnett manchmal auch absurd gewesen sein am Set. Also, weil das kann ich mir nicht anders vorstellen. Also, ihr Spiel ist so hölzern und so platt, dass man manchmal sich wirklich fragt, dass, ist das Absicht oder nicht? Ich glaube tatsächlich nicht, dass es in dem Fall Absicht ist. Sie hat da einfach nicht mehr hinbekommen. Und das ist dementsprechend natürlich ein klarer Minuspunkt für den Film. Aber alles andere ist eben auch so absurd und so lustig manchmal. Und geht dann doch wieder ein bisschen ins Düstere. Also dieser Dark-Comedy-Aspekt, der lässt mich nicht los. Und ja, deswegen finde ich Trap tatsächlich wirklich unterhaltsam. Ich finde deswegen nicht, dass man ihn im Kino gucken muss. Natürlich ist es ein Film, der sich sehr gut eignet, für die Couch auf Netflix den reinzuballern. Aber ich fand ihn wirklich unterhaltsam. Und ja, wenn man sich darauf einlassen kann, dass der Film meiner Meinung nach absichtlich ein B-Movie ist und absichtlich ein bisschen albern und absurd wird irgendwann, dann hat man hier, glaube ich, eine gute Zeit. Wenn man einen ernsthaften, ja, Thriller erwartet, à la Hitchcock, so, boah, wie soll sich der Typ aus dieser Situation befreien, dann wird dieser Film spätestens nach 30 Minuten komplett lächerlich. Und man denkt sich so, was ist das denn für ein Schwachsinn? Aber ich fand ihn witzig, ich fand ihn unterhaltsam und ja, dementsprechend, ja, ein Stück weit irgendwo eine Empfehlung, muss ich sagen, für Trap. Ich fand ihn cool, weil er sich halt nicht ernst nimmt und das aber sehr ehrlich macht und nicht zufällig, meiner Meinung nach. Ja, und das war's im Grunde. Also wie gesagt, alles drei Filme irgendwo im Genre, im Thriller-Genre, alles drei Filme, wo es, ja, um Morde und etc. so geht. Und alles drei Filme, die sehr unterschiedlich mit diesem Ansatz umgehen. Und alle drei nicht schlecht, finde ich. Alles drei Streifen, die man sich gerne mal reinziehen kann. Wahrscheinlich alles drei aber auch Filme, ja, ich würde Longlegs würde ich nicht sagen, aber Trap und Love Lies Bleeding, glaube ich, sind beides Filme, die man nicht unbedingt im Kino gucken muss. Longlegs, finde ich, hat schon einen Vorteil, den im Kino zu sehen. Natürlich, wenn man den mit dem richtigen Publikum guckt. Ein Publikum, das sich darauf einlässt, das das ernst nimmt und nicht irgendwie nicht damit klarkommt, wenn es ruhige Momente gibt. Weil Longlegs profitiert, finde ich, schon von diesem Kinosetting, von dieser Konzentration, von dieser Ruhe, von dieser völligen Fixierung auf die Leinwand, auf diese Story. Ich finde, dann ist mehr Immersion möglich und dann entfaltet der Film auch mehr Potenzial. Trap und Love Lies Bleeding brauchen das beides, glaube ich, nicht so sehr für mich. Also Trap auf jeden Fall nicht. Der Film, da kann man auch gut nehmen bei Popcorn essen und Chips, weil der ist einfach, also ich glaube, es ist wirklich ein unterhaltsamer Film, wenn man den zusammen guckt. Ja, genau. Das an dieser Stelle, das war's vom Top of a Podcast für diese Folge. Gleich drei Filme dieses Mal. Und ja, wenn euch irgendwas davon bereichert hat, reicht's gerne weiter. Bis zum nächsten Mal.